Es donnern die Motoren, die Flagge weht zum Start. Auf geht es in die Lüfte, auf große weite Fahrt. Wir Fallschirmjäger sind geschnitzt aus hartem Eichenholz. Wir sind auf unseren weißen Schirm und unseren Adler stolz. Wir Fallschirmjäger sind geschnitzt aus hartem Eichenholz. Wir sind auf unseren weißen Schirm und unseren Adler stolz. Und wenn auch viele sagen, wir schauen lachend rein, für uns gibt es nichts Schöneres als Fallschirmjäger sein. Wir Fallschirmjäger sind geschnitzt aus hartem Eichenholz. Wir sind auf unseren weißen Schirm und unseren Adler stolz. Wir Fallschirmjäger sind geschnitzt aus hartem Eichenholz. Wir sind auf unseren weißen Schirm und unseren Adler stolz. Wir stürzen aus den Lüften zur Erde steil herab. So manchem Kameraden legt man den Schirm aufs Grab. Wir Fallschirmjäger sind geschnitzt aus hartem Eichenholz. Wir sind auf unseren weißen Schirm und unseren Adler stolz. Wir Fallschirmjäger sind geschnitzt aus hartem Eichenholz. Wir sind auf unseren weißen Schirm und unseren Adler stolz.